Die Erde zu verbessern ist kein großartiges Ziel. Ich wäre gerne ein guter Mensch, aber nur in der Theorie. Denn die Praxis ist anstrengender, als man gedacht hat. Da muss man jedem Menschen helfen, nicht nur seinen Nachbarn. Da muss man kleinen Kindern in Afrika Geld spenden und darf nur eine begrenzte Zeit an sich selbst denken. Da muss man Schwächere verteidigen und so ein Kram und immer Mitleid haben, nicht nur bei einem Judengrab. Da kann man nicht mehr sagen, Ausländer auf Wiedersehen. Da muss man bei einer Schlägerei dann wirklich auch dazwischen gehen. Da muss man im Klamottenladen gucken, was man kauft, doch dank der Kinderhände sehen die Schuhe doch so super aus. Da muss man drüber stehen, wenn man ein guter Mensch ist. Da ist man verantwortlich für alle Konsequenzen. Das finde ich eigentlich richtig, aber ich will es nicht. Ich betrachte den grauen Himmel weiter durch meinen Tunnelblick. Das ist, was du bist, das ist, was ich bin, das ist, was wir sind. Das ist, was du bist, das ist, was ich bin, das ist, was wir sind. Aha. Die Erde zu verschlechtern ist ein großartiges Ziel. Ich bin ein ekelhafter Mensch, sogar in der Theorie. Und in der Praxis geht das sogar leichter, als man gedacht hat. Einfach nur immer darauf achten, was jemand anhat. Ich bin ein Produkt meiner Lieblingsfernsehsendung. Dritte Welt ist mir egal, ich will die Kleidung, die daherkommt. Ich dreh den iPod einfach lauter bei einer Schlägerei. Was guckt ihr mich so an? Die anderen gehen doch auch vorbei. Das finde ich ungerecht, auf einmal bin jetzt ich der Böse. Ihr sucht die Schuld, ich such ne coole Jeans in meiner Größe. Ich kann doch sowieso nichts ändern, außer die Frisur. Ich bin ein guter Mensch. Ich guck alle Filme von Michael Moore. Ich bin gegen Nazis und ich hasse Judenwitze. Und ich habe nichts gegen Schwule, solange sie unter sich sind. Also erzähl mir nicht, dass ich kein guter Mensch bin. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich alles spenden. Das ist, was du bist, das ist, was ich bin, das ist, was wir sind.